Einheit 9. D. Übung 4. Röttiger GmbH, Tanja Kaminski am Apparat. Das höre ich. Du hast dich ja schon gestern etwas schlecht gefühlt. Gehst du später zum Arzt? Ja, was soll ich machen? Klar, das mache ich. Und dir erstmal gute Besserung.